wollte denn noch proben? Ich habe für den Raum noch eine Anfrage von einer anderen Band. Ja, wenn die Band endlich mal auf mich hören würde, dann wären wir hier im Nullkomma nichts raus. Aber hören tun sie nur auf meinen Chef, Sex Händler. Ich bin für die ja nur sowas wie der nervige Hiwi. Aber du bist doch bisher bei jeder Probe da. Es war aber auch zu ärgerlich. Das war selbstverständlich viel zu teuer. Gegen so einen Gegner kann Barbie normalerweise gar nicht gewinnen. Keiner aus der Mannschaft könnte das. Kastner ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Geschieht noch ein Wunder. Die Mitspielerinnen umringten Barbie und erdrückten sie fast vor Freude. Barbie hatte das unmöglich Erscheinende geschafft.